Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Herzlich willkommen zu den Wundern des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Heute werden wir über Haram sprechen. Haram ist die Schwester von Sulaim. Das ist die Tante von Anas ibn Malik. Und die Wissenschaftler sagen, dass Haram und Sulaim waren Tanten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Auf jeden Fall, so wie Sulaim, auch Haram kümmerte sie sich auch um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie machte ihm immer besonders Essen und Trinken, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging auch bei beiden immer ein und aus und verbrachte auch Nächte bei ihnen. Und eines Tages war es wieder soweit, sie lud den Propheten ein, machte schönes Essen, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte dort gegessen, und dann legte er sich hin zum Schlafen. Und sie ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und streichelte über seinen Kopf, über seine Haare, wie eine Mutter das eben bei einem Kind machen würde. Radiallahu anha. Und als er dann so eingeschlafen war, fing er an, plötzlich an zu lächeln. Und das weckte ihn auch auf. Und sie sagte: Was ist los, mein Sohn? Was bringt dich zum Lächeln? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich sah einen Teil von meiner Umma das Meer auf einem Thron überqueren, auf dem Wege Allahs. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat noch nie Schiffe gesehen gehabt, geschweige denn das Meer. Aber er hatte diesen Traum. Dann sagte sie, Haram, ja Rasulullah, mach Dua, dass ich von ihnen bin. Dass sie zu den Leuten gehört, die das Meer überqueren auf einem Thron, auf dem Wege Allahs. Das heißt, dein Weg ist das Paradies sozusagen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, du bist, möge Allah dich von ihnen machen. Und das gleiche passierte dann ein paar Minuten später wieder. Als er wieder eingeschlafen ist, wacht er wieder lächelnd auf. Sie fragte dasselbe, er sagte dasselbe und sie bittet dasselbe und er machte Dua für sie. Und das ein drittes Mal. Subhanallah. 25 Jahre später, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gestorben war, zur Herrschaft von Uthman ibn Affan, wurde der Heerführer Muawiyah radiallahu an gesandt mit dem ersten Schiff auf dem Weg nach Zypern, und Haram war dabei radiallahu an. Ein Wunder, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr versprochen hat, er gegeben hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat noch nie Schiffe gesehen, aber er hat das geträumt, und er hat auch ihren Wunsch sozusagen erfüllt, die Dua gemacht. Und sie war dabei, subhanallah, und sie ist auch dort als Märtyrerin gefallen, subhanallah. Aber das Wunder, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sache vorausgesagt hat, dass die Muslime das Meer überqueren werden auf einem Thron, auf dem Wege Allahs, siegend, subhanallah. Und so ist es auch gekommen, subhanallah Malik. Ein Wunder, dass Haram gegeben wurde, ein Wunder, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorhergesagt hat. Barakallahu fikum, meine lieben Geschwister. Jazakumullahu khairan. Inshallah ta'ala, abonniert den Kanal, dass ihr keine weiteren Wunder mehr verpasst. Bis zum nächsten Wunder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.